jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver. Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Hier gibt es wundervolle Kriminalhörspiele aus der Rundfunkgeschichte. Jeden Donnerstag liefert uns eines der neuen Super-Power-ARD-Funkhäuser oder auch der Deutschlandfunk Kultur ein feines, skurriles, im besten Sinne gealtertes Kriminalhörspiel-Schätzchen. Diesmal schalten wir wieder zu einem Sender, den es nicht mehr gibt. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk. Und, wie Sie sich vielleicht erinnern, gab es im SDR in Stuttgart seinerzeit einen ganz besonderen Kriminalhörspieltermin. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück. Diese Fanfare war das Erkennungszeichen. Die Ouvertüre erklang vor jedem Radiokrimi der frühen Jahre, sobald der Süddeutsche Rundfunk, zumeist am Montagabend, sein Studio für Kriminalisten öffnete. Fast alle Sender der ARD haben heute eine Krimireihe. So etwa gibt es im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart seit 1957 eine Krimireihe, die sich aus Studio 13 nennt und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Ganz genau. Im November 1957 ging es los. Rund 600 Krimi-Produktionen entstanden bis 1998 im Studio 13. Ab Mitte der 70er Jahre klangen die Eröffnungen immer so. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz Schimmelpfennig ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield. Gruselgrab. Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit. Ja, mit tollen Titeln wie Gruselgrab und einer geballten Star-Power konnte sich das Studio 13 immer brüsten. Die Redaktion organisierte die interessantesten Hörspielskripte aus England, Amerika oder Frankreich und besetzte die Stücke vorwiegend mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die das Publikum gut kannte. Etwa aus dem Kino, dem Tatort oder ZDF-Freitagskrimis, wie etwa Edda Seipel, Hannelore Hoger, Judy Winter, Lina Karstens, Gerlach Fiedler, Günther Ungeheuer, Horst Frank, Martin Held, Klaus Schwarzkopf, Siegfried Lowitz, Hans Petsch und so weiter und so weiter. Dann hat man also die Leiche gefunden. Ja, Edith Hanke war auch mal dabei. Hier geht's los. Das fantastische Studio 13-Stück, das wir für Sie schon ins Magnetophonband-Abspielgerät eingespannt und abfahrbereit geschaltet haben, ist ein ganz besonderes Highlight. Aber ich verrate Ihnen diesmal nicht, woher Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler kennen könnten, denn das geht nicht bei diesem speziellen Krimi von 1986. Er heißt nämlich Wer ist wer? Viel Spaß. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Maria Gräfe, Karin Schröder, Hannelore Schroth, Peter Fricke, Klaus Miedl und Horst Naumann in der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Rod Bitchum, ein mörderisches Intermezzo, das im Nachtexpress London-Edinburgh spielt, wo es gleich drunter und drüber geht, denn Rätsel über Rätsel gibt die Frage auf, wer ist wer? Fraser. Sir John, wie geht's? Was war die? Ein Mann. Ach. Kein Grund zur Besorgnis, Sir John. Ich meine, wegen unseres Rendezvous. Die wenigen Leute, die mich hier kennen, halten mich für einen farblosen, untadeligen Buchhalter. Möglich. Aber man sollte nie ein Risiko eingehen, wenn es nicht sein muss. Tja, Sir John, wir können uns über mangelnde Zufriedenheit unserer Kunden zwar nicht beklagen, aber dass unsere Dienste von ein und demselben Auftraggeber gleich zweimal erbieten werden, ist doch eine Seltenheit und sehr schmeichelhaft. Ja. Also, was könnten wir diesmal für Sie tun? Sitzen Ihre Mitarbeiter auch in London? Natürlich.

Sie zog sich blitzschnell in den Schlafwagen zurück, noch bevor unser Freund die Tür öffnete. Und dann hatte sie den Mut und... Ja, sie ahnte, was er vorhatte. Und als der Zug zu bremsen begann, lief sie zur Schlafwagentür, stieg aus, schlich sich wie ein Indianer zur Speisewagentür und empfing ihn dort im Dunkeln. Mit einem Handkantenschlag. Jetzt muss sie uns nur noch verraten, wie und wo man sowas lernt. Oh ja, das dürfte viele interessieren. Ob ich Sie wohl ermuntere, Ihre Memoiren zu schreiben? Wer ist wer? Hätten Sie es gewusst, wer der Jäger und wer der Gejagte war? Als Killer wurde jedenfalls der Kellner entlarvt in dem Kriminalstück von Rod Bitchum, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Heiner Kollhoff als Sir John Carlyle, Wolfgang Höper als Freddy Fraser, Karin Schröder als Yves Cartier, Michael Thomas als Brian Brandt, Maria Gräfe als Francie Hampshire, Peter Fricke als Sam Bassett, Horst Naumann als Henry Carstairs, Klaus Miedl als Hans Tabor und Hannelore Schroth als Lavinia Melchett. Sowie Bruno Schäffner als Schalterbeamter, Hans Groth als Dave Clemens und Gerd Andresen als der falsche Ernie Thomas. Ton und Schnitt Rolf Knapp und Angelika Haller. Regie Dieter Eppler. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks, und die An- und Absage dieses Krimis sprach eben jener Dieter Eppler, der Wer ist wer auch inszeniert hat. Eppler war selber Schauspieler, auch ein Studio 13-Veteran der ersten Stunde. In 50 Hörspielen der Reihe war er zu hören, zwischen 1957 und letztmals 1995. Als Regisseur der Studio 13-Krimis war er ähnlich oft gebucht. Rund 30 Stücke hat er in den 80er Jahren betreut. Wer ist wer? Ich hatte Ihnen ja vor dem Hörspiel gesagt, dass ich diesmal nichts über die Besetzung verlauten lassen wollte, um das Wer-ist-wer-Verwirrspiel nicht zu unterlaufen. Also will ich gar nicht näher darauf eingehen, dass Sie etwa Peter Fricke, also den netten Sam Bassett, der den Fall schließlich lösen konnte, vielleicht aus 5 der Kommissar-Folgen, aus dem Tatort oder als Erzähler der fabelhaften Welt der Amelie kennen könnten. Dass Sie vielleicht Hannelore Schroth, die resolute Lavinia, auch als Taxi Kitty aus dem gleichnamigen Kinofilm von 1950 erinnern könnten. Dass Horst Naumann, der den geprellten Mr. Carstairs verkörperte, lange als Arzt auf dem Traumschiff und in der Schwarzwaldklinik seinen Dienst tat. Und ich will auch gar nicht extra betonen, dass ich ein großer Fan der Stimme von Klaus Miedl bin. Spielen Sie Schach? Ja. Und eben jener Klaus Miedl war hier Hans Tabor. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Mörder einer von uns ist. Aber in dem Zug fahren Hunderte von Leuten. Ja, aber unser Schlafwagen ist der letzte und der Mörder hätte erst mal den Speisewagen passieren und dann unbemerkt diesen Gang entlang schleichen müssen. Das war die Figur des ungarischen Schachgroßmeisters. Aber zugegeben, Miss Lavinia, das ist verdächtig. Klaus Miedl war der Dialektekönig seiner Zunft. Er begann als Theaterschauspieler. 1949 hörte man seine Stimme erstmals im Rias Berlin. Im selben Jahr gab er sein Kinofilmdebüt. Kleinere Rollen sollten folgen, etwa hier in dem 1954er Spielfilm Canaris. Sie sind ein Mann mit Courage. Wir Franzosen lieben den Mut. Klaus Miedl wurde sehr häufig als Franzose besetzt. Sind Sie nicht neugierig? Und zwar nicht nur im Film, sondern auch im Hörspiel. Monsieur, ich muss doch sehr bitten. Sie nicht wissen, wen Sie haben vor sich. Das hier ist Klaus Miedl im Rias, in einer Folge der ewigen Radiokrimiserie Professor van Dusen. Je suis un artiste. Ich sei die berühmte, die große, sensationelle, phänomenale Manfredini. Geben Sie sich keine Mühe, verehrter Monsieur Bertrand. Wir wissen alles. Ihre Partnerin hat gestanden. Oh. Klaus Miedl hier als feuriger Artist und Friedrich W. Bauschulte als der Professor, der alles durchschaut. Monsieur le Professeur, je ne comprends pas. Aber Sie haben noch mehr getan. Und mit diesen stimmlichen Rollenprofilen standen sich Klaus Miedl und Friedrich W. Bauschulte auch unendlich oft in Berliner Synchronateliers gegenüber. Etwa hier. Hallo, hallo, warum meldet sich keiner? Zum letzten Mal, hallo. Er ist tot, Sir. Wer sind denn Sie? Der Butler, Sir. Der Butler? Ein Ausschnitt aus Eine Leiche zum Dessert, eine bescheuerte Krimikomödie von 1976, wieder Klaus Miedl und Friedrich W. Bauschulte. Der Apparat ist seit über einer Woche gestört, um nicht zu sagen tot, Sir. Dann werde ich Ihnen mal etwas sagen. Diese Leitung ist vor nicht mal einer Stunde durchgeschnitten worden, wie Sie eindeutig sehen können. In diesem Film müssen die größten Detektive der Literaturgeschichte einen Fall in einem mondänen Landhaus lösen. Klaus Miedl spricht den Schauspieler James Coco und der spielt eine Parodie auf Hercule Poirot. Ich bin Monsieur Milo Perrier. Als wir geklingelt haben, schrie im Haus entsetzlich eine Frau und dann kam eine Ratte durch die Tür. Ich bin also bereits absolut bedient und achte der Dinge, die da noch kommen können. Ich brauche dringend eine Tasse eiße Schokolade, Nespa. Ob wir die Marke Nespa haben, weiß ich nicht, Sir. Ich glaube, wir haben nur Kaba. Klaus Miedl als frecher Franzose und Friedrich W. Bauschulte auf Sir Alec Guinness. Eine Leiche zum Dessert. Ein Festmahl für Fans der Synchronstimmen aus den 70er Jahren. Klaus Miedl war 50 Jahre in der Synchronisation tätig. In einigen wenigen Filmen sprach er Louis de Funès. Er war bekannter als die Stimme von Yul Brynner, Herbert Lom, Donald Pleasence. Und Dean Martin. Genau, und Dean Martin. Wir würden gut zusammenpassen, wir beide. Ich bin pleite und habe keine Frau und Sie sind reich und haben keinen Mann. Die deutsche Synchronkartei listet unglaubliche 1500 Sprechrollen des Klaus Miedl auf. Und eine darf man auf keinen Fall vergessen. Natürlich war er und nur er die deutsche Stimme von Sheriff Donnerknall. Es geht doch nichts über eine friedliche Stadt. Eine friedliche Stadt ist eine freundliche Stadt. Und eine freundliche Stadt hat freundliche Bürger. Und freundliche Bürger wählen mich freundlich wieder zum Sheriff. Mein guter alter Wirbelwind, das beste Rossmodell im gesamten Wilden Westen. Sheriff Donnerknall oder Hot Klut im Original. Eine kurzlebige Cartoonserie aus dem Umfeld des rosaroten Panthers. Bei uns ewig im Kinderprogramm der 70er und 80er Jahre. Und mit diesen Ausschnitten erinnerten wir an einen der profiliertesten Theater-, Synchron- und Filmschauspieler, an Klaus Miedl. Unser Krimi Wer ist wer? War eine Produktion aus Studio 13 und dieses Hörspiel lief erstmals am 12. Mai 1986 im Süddeutschen Rundfunk. Und eben der möchte sich nun von Ihnen verabschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Jede Woche, immer donnerstags, erscheint eine neue Folge, wo immer Sie Podcasts empfangen wollen, zuerst natürlich in der ARD-Audiothek. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Den Klassiker dieser Ausgabe präsentierte uns der heutige Südwestrundfunk. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Das wäre schön. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute. Also, Wiedersehen.